Und nun unsere Biologiesendung über die erste Narkose. Du, Horace, hier in der Zeitung steht was ganz Verrücktes. So. Sag mal, ist denn kein Honig da? Steht doch vor dir. Ach, entschuldige, ich bin noch nicht richtig wach. Hör mal, was hier steht. Heute Abend findet in der Union Hall eine Vorführung der Phänomene statt, die durch das Einatmen von Lachgas hervorgerufen werden. Lachgas? 40 Gallonen dieses Gases stehen bereit. Sie werden all jenen Zuschauern zur Verfügung stehen, die das Gas kosten möchten. Na, mir ist Honigbrot lieber. Du, es kommt noch besser. 8 starke Männer werden engagiert. Sie halten die vorderen Plätze besetzt und werden diejenigen, welche das Gas einatmen, davor bewahren, sich selbst und andere zu verletzen. Wie wirkt denn das Zeugs? Das kommt jetzt. Die Wirkung des Gases besteht darin, dass es diejenigen, welche es einatmen, veranlasst zu singen, zu tanzen, zu lachen, zu reden oder zu kämpfen, je nach den Grundlagen ihres Charakters. Wie findest du das? Das kann lustig werden. Du, Lissa, da müssen wir hin. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber ja, Schätzchen, das müssen wir uns unbedingt ansehen. Singen, tanzen, kämpfen wie die Verrückten, ist doch endlich mal was los in diesem Nest. Wann fängt das an? Was kostet der Eintritt? Gib mal das Blatt her. Oh, Horace, hätte ich bloß den Mund gehalten. Genauso wie Frau Lissa und ihr Mann, der Zahnarzt Horace Wells, lasen am 10. Dezember 1844 in der nordamerikanischen Morgenzeitung Hartford Courant viele Menschen die Ankündigung des Gastspiels der großen Lachgasschau. Und weil in Hartford sonst wirklich nicht viel los war, versammelte sich am Abend fast die halbe Stadt im großen Saal der Union Hall. Horace Wells und seine Frau hatten gute Plätze, vorn in der 4. Reihe. Alles blickte voller Erwartung und Spannung auf das Podium, wo aber nichts weiter zu sehen war als ein paar schwere Holzbänke, auf denen große Lederbeutel lagen, die an aufgepustete Schweinsblasen erinnerten. Dann ein Trompetensignal. Eine Tür öffnete sich und ein junger Mann betrat das Podium. Er verneigte sich vor dem klatschenden Publikum und begann zu sprechen. Danke, danke. Herzlichen Dank für den freundlichen Empfang. Dankeschön. Ja, lieber Hartforder. Heute Abend bin ich Ihr Lachgasprofessor. Oh! Dankeschön. Meinen Namen haben Sie sicherlich schon in der Zeitung gelesen. Aber falls Sie ihn vergessen haben sollten, ich bin Garner Quincy Colton. Danke, danke. Herzlich begrüße ich Sie in unserer großen Lachgas-Wunderschau. Ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich sage, wir werden heute gemeinsam einen ebenso anregenden wie vergnügten Abend verbringen. Doch bevor wir beginnen, einige Worte über unser Gas. Zunächst, es ist harmlos. Absolut harmlos und unschädlich. Es hat keine Farbe, riecht süßlich und es schmeckt auch so. Wäre eigentlich etwas für unsere Damen, was? Dankeschön, dankeschön. In der Chemie ist Lachgas bekannt unter dem Namen Stickoxidul. Ja, ich glaube, das genügt. Denn Sie warten sicherlich schon mit Spannung auf die Wirkung dieses wahren Wundergases. Also ans Werk, an die Arbeit. Gentlemen, die den ersten Versuch wagen wollen, bitte ich zu mir aufs Podium zu kommen. Aber ja. Horace, was willst du? Ich versuch's mal. Nein, Horace! Aber Lissa, Darling, du hast doch gehört, es ist ganz harmlos. Du bist wie ein kleiner Junge. 7 Männer hatten sich auf dem Podium eingefunden. Unter ihnen auch der Zahnarzt Horace Wells. Guten Abend, Gentlemen. Jeder von Ihnen greift sich jetzt bitte einen dieser mit Lachgas gefüllten Lederbeutel. Das Mundstück nehmen Sie bitte zwischen die Lippen. So, ja, schön festhalten, nicht drauf beißen. Was bedeutet der Griff hier? Meine Herren, der Griff ist das Ventil. Drehen Sie jetzt das Ventil bitte vorsichtig auf, damit das Gas ausströmen kann. Und atmen Sie tief ein. Schön ruhig und tief einatmen. Ausatmen durch die Nase. Gleich, liebe Zuschauer, werden sich Wunderdinge begeben. Glory, glory, Halleluja. Ah, es geht schon los. Der Herr, der sich nach der Funktion des Griffes erkundigte. Oh, da haben wir einen Sänger entdeckt. hat sich soeben in einen Huhn verwandelt. Zu Lisses Erleichterung war alles nach ein paar Minuten vorüber. Ihr Mann kehrte noch etwas benommen auf seinem Platz zurück. Die Show ging weiter. Ein Kabinettstückchen besonderer Art bot der dicke Kaufmann Sam Cool. Du siehst dir bloß das an, Lisse. Der dicke Coolie, hopst wie ein Floh. Oh, das war sein Schienbein. Der hat anscheinend nichts gemerkt. Als der dicke Kaufmann Cooley leichtfüßig das Podium verließ, sprang Wells auf und ging ihm eilig entgegen. Sam, hallo Sam. Ja, was ist? Sagen Sie mal, haben Sie sich nicht eben sehr wehgetan? Ich? Wieso? Wie kommen Sie denn darauf? Na, Sie sind doch mit dem Schienbein gegen die Bank geknallt. Ich? Denk gar nicht dran. Mein Schienbein ist okay. Aber Sam, tun Sie mir mal den Gefallen, streifen Sie Ihr rechtes Hosenbein hoch. Von mir aus, bitte. Herr, du meine Mütze. Blut! Ja, glauben Sie es jetzt? Aber ich spüre nichts. Absolut nichts. Sam, ich sage Ihnen jetzt etwas. Ich glaube, dass man einen Menschen einen Zahn ziehen oder ein Bein amputieren kann, ohne dass der einen Schmerz verspürt, wenn er dieses Gas eingeatmet hat. Von diesem Augenblick an war Horace Wells ein anderer Mensch. Wenn es stimmte, was er vermutete, dann war dies Hilfe und Erlösung für alle schwer leidenden Menschen. Operation. Was hieß denn das damals? Das hieß für den Patienten Schmerzen, entsetzliche Schmerzen bei vollem Bewusstsein. Deswegen beschränkten sich die Eingriffe der Chirurgen in der Hauptsache auf wenige Notoperationen, auf die Amputation von Beinen, Armen und Fingern. Was half es, dem Patienten Branntwein oder Opium zu geben? Die Schmerzen wurden darum nicht erträglicher. Wells wusste, dass manche Chirurgen ihren Patienten bei der Operation oft die blutige Säge zeigten. Verlor der Patient vor Schreck das Bewusstsein, dann konnte die Operation wenigstens ohne sein Schmerzensgebrüll weitergeführt werden. Voller Ungeduld wartete Wells das Ende der Show ab. Als die Zuschauer den Saal verließen, ging er auf das Podium und erzählte dem Professor Colton von seiner Beobachtung. Und nun möchte ich von Ihnen wissen, ob Lachgas den Menschen unempfindlich gegen Schmerz macht. Ausgeschlossen. 2 Jahre reise ich jetzt schon mit meiner Show. Na, da müsst ihr doch was davon bemerkt haben. Nein, nein, Lachgas macht die Leute wohl ein bisschen Tirili, aber das ist auch alles. Ich glaube, es steckt mehr dahinter. Wie wär's, wenn wir zusammen einen Versuch machten? Was? Sie kommen morgen in meine Praxis und betäuben einen meiner Patienten mit Lachgas und ich ziehe ihm dann den Zahn. Ja, ich weiß nicht recht. Na, für Sie ist das doch kein Risiko. Ja, da haben Sie allerdings recht. Sie sind also einverstanden? Sie kommen? Ja, meinetwegen. Sagen wir um 10? Gut. Ich schreibe Ihnen noch meine Adresse auf. Noch am selben Abend weihte Wells seinen Assistenten John Riggs ein. Riggs war bereit mitzumachen, doch er hatte einen schwerwiegenden Einwand. Horace, können Sie es einem Patienten wirklich zumuten, sich mit diesem Gas betäuben zu lassen? Wissen Sie denn, ob es nicht ein Experiment auf Leben und Tod ist? Also mit anderen Worten, Hände weg von dem Versuch? Das nicht. Aber gibt es keinen anderen Weg? Halt. Sie bringen mich auf eine Idee. Mein kranker Weisheitszahn. Colton wird mich betäuben und Sie ziehen mir den Zahn. Tja, wenn Sie das riskieren wollen. Am nächsten Vormittag versammelten sich 4 Männer in Wells Behandlungszimmer. John Riggs, Colton, Kaufmann Cooley und Wells, der sich auf den Behandlungsstuhl setzte. In einem plötzlichen Entschluss öffnete Riggs sperrangelweit die Tür des Behandlungszimmers. Lassen Sie doch die Tür zu, John. Sam, Sie wollen doch auch schnell raus, falls er zu toben anfängt, oder? Ach so. Gut, dass Sie da sind. Können wir anfangen, Mr. Colton? Ich bin bereit. Bitte tief einatmen. Na, Sie wissen ja Bescheid von gestern. Wie lange wird er brauchen? Oh, das geht ziemlich schnell. Gleich ist es soweit. So. Jetzt. Riggs nahm die Zahnzange. Er öffnete Wells den Mund, setzte die Zange an, bewegte den Zahn in seinem Bett, zog und hielt gleich darauf den blutenden Zahn in die Höhe. Erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, was ist? Was guckt ihr so komisch? Ja, es ist vorbei, Horace. Hier ist dein Zahn. Ich habe nicht das Mindeste gespürt. Das war eine wunderbare, eine großartige Entdeckung. Jetzt kam es darauf an, möglichst viele Ärzte damit vertraut zu machen. Der Chirurg Professor Warren von der Universitätsklinik in Boston war bereit, Wells vor Studenten über seine Entdeckung sprechen zu lassen. Im Januar 1845 reiste Wells nach Boston. Er wusste, dass Professor Warren seine Entdeckung anzweifelte. Wie groß der Widerstand des Chirurgen war, spürte Wells deutlich, als Warren seine Vorlesung mit den Worten schloss: Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen. Sie alle kennen meine These, der Schmerz und das Messer sind miteinander verbunden. Dies ist ein Naturgesetz. Die Geschichte der Chirurgie beweist es. Wir mögen es beklagen, können es aber nicht ändern. Auch wir Chirurgen müssen uns diesem Naturgesetz beugen. Gentlemen, jetzt noch ein Wort. Hier im Saal befindet sich Mr. Wells, ein Zahnarzt aus Hartford, Connecticut. Mr. Wells behauptet, er hätte etwas gefunden, das den Schmerz bei chirurgischen Operationen beseitigt. Er möchte zu Ihnen sprechen. Wer ihn anhören will, mag es jetzt tun. Ich sehe, es sind alle, also bitte, Mr. Wells. Danke. Eigentlich war es nicht meine Absicht. Was war nicht Ihre Absicht? Eigentlich wollte ich nicht sprechen. Ja, was wollten Sie denn? Demonstrieren, meine Methode vorführen. Also bitte, demonstrieren Sie. Meine Herren, ich habe herausgefunden, dass man mit Lachgas schmerzlos Zähne ziehen kann. Also wenn sich unter Ihnen ein Zahnkranker befindet, so kann er unbesorgt zu mir kommen. Das Mittel ist ungefährlich und die Behandlung absolut schmerzlos. Ja, ich habe einen niederträchtigen Zahn, der mir sehr zu schaffen macht. Oh, bitte, kommen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. So, den Mund bitte öffnen. Ah, ich sehe schon, dieser ist es. Es war höchste Zeit, dass er entfernt wird. Ich gebe Ihnen jetzt Lachgas einzuatmen. Tief einatmen, bitte. Und ausatmen durch die Nase. Nein, keine Angst, Sie werden nichts spüren. Gleich werden Sie schlafen. Und wenn Sie erwachen, ist alles vorbei. Die Blaufärbung seiner Lippen hat nichts zu bedeuten. So, jetzt schläft er. Meine Herren, ich werde diesem Patienten nun den Zahn schmerzlos ziehen. Er wird nichts merken. Mr. Wells, hier erübrigt sich wohl jedes weitere Wort. Es war entsetzlich. Eine fürchterliche Niederlage für Wells. Ein paar Jahre später wusste man auch, warum in diesem Fall das Lachgas nicht gewirkt hatte. Der Patient war fettsüchtig und außerdem war er Trinker. Und solche Leute reagieren nur sehr schwer auf Lachgas. Wells aber war von nun an für die wissenschaftliche Welt erledigt. Trotzdem wendete er Lachgas bei seinem Patienten an und experimentierte in Selbstversuchen weiter. Im Januar 1848 eröffnete er in New York eine Narkoseschule für Ärzte. Gegen Ende des Monats wurde nachts auf dem mittleren Broadway ein anscheinend betrunkener Mann verhaftet. Er hatte versucht, einem Straßenmädchen das Gesicht mit Salzsäure zu bespritzen. 3 Tage später nahm sich der Säureattentäter im Gefängnis das Leben. Es war Horace Wells. Der Erfinder der Narkose war ein Opfer seiner unzähligen Selbstversuche geworden. Mehr als irgendein Mensch seiner Zeit hat Horace Wells über Lachgas, Chloroform und Äther Bescheid gewusst. Was er nicht wusste und was niemand wusste, war die Tatsache, dass die ständige Einwirkung dieser Gase Körper und Geist zerrüttet. Horace Wells, der Erfinder der Narkose, endete nach allzu vielen Selbstversuchen wie ein Rauschgiftsüchtiger.